Der Kandidat der Volksfront gewann die Wahlen und der Chef und seine Männer wurden aus dem Gefängnis entlassen. Sofort darauf änderte der Narzissmus seinen Namen, wenngleich nicht seinen Stil, und nannte sich nun Vanguardia Popular Socialista, sozialistische Volksvorhut. Die Flagge der alten Heimat wurde durch eine andere ersetzt, rot mit Sternen besät, wie die nordamerikanische. Jeder Stern sollte eine lateinamerikanische Nation vertreten, besser gesagt eine indoamerikanische, weil man nun versuchte, die Partei in etwas umzuwandeln, ähnlich dem peruanischen Aprismus, der auch einen Chef hatte, um mit der Zeit zu gehen, dem Politiker Raúl Haya de la Torre. Man bestieg den Zug des Amerikanismus, des Indoamerikanismus ohne Ziel. Die Uniformen wurden weitergetragen, die Lieder waren dieselben, doch der Nazi-Gruß mit erhobenem rechten Arm wurde anders. Es wurde ein Kompromiss geschlossen, ein Ausweg gefunden. Der Arm wurde im Winkel gebogen. Niemand wusste, dass der Nazi-Gruß eine Rune darstellt und dass beim Strecken des rechten Armes er die Energie des Archetypus, des Gottes, des Avatar, die Energie, die im Sonnengeflecht, im Chakra Manipura empfangen wird, durch den linken Arm projiziert. Diese Energie wurde über das Volk, die Parteianhänger und den Orden ausgestrahlt. Die Stellung der beiden Arme gestaltet die Rune Sieg und auch die Rune Ur aus dem Ursprung der Zeiten, der Rückkehr zum polaren Hyperborea und zum goldenen Zeitalter. Kein Zweifel, Hitler kannte dieses gut. Der Chef des chilenischen Narzissmus ahnte dies nicht einmal. Alle diese Symbole bewegen außermenschliche Kräfte. Nun, bei der Einführung des Apristengrußes trat man durch einen teuflischen Widerspruch, ohne es zu wissen, in den Bereich der Kräfte, die die freimaurerischen und jüdischen Symbole bewegen. Ebenso mit der neuen Flagge. Linke Persönlichkeiten begannen in die Vanguardia Popular Socialista einzutreten. Pietro Francesca zum Beispiel, behaftet mit allen Charakteristiken des radikalen Freimaurers, sogar in seiner Stimme und in seiner physischen Erscheinung. Vom Abend zum Morgen wurde er der rechte Arm des Chefs, der Generalsekretär der Partei, der zweite Mann. Auch dies ist ein archetypisches Ereignis in der Geschichte der Bewegung und der menschlichen Verbindungen. Eine fremde, linke Persönlichkeit wird zur Vertrauensperson des Führers und schirmt ihn gegen den Rest seiner treuesten Mitarbeiter der ersten Stunde ab. Es zeigt dies das Herannahen eines verhängnisvollen Endes, den Verfall, den Niedergang, die Tragödie. Den Abstand wahrend geschah es so mit Portales und mit Rosas. In Chile war es wie Daure, in Argentinien Urquiza, die Verrat geübt haben. Man war geneigt zu glauben, dass Ähnliches mit Bormann passiert sei. Doch muss man sich die Frage stellen, wer schleust diese Leiter ein? Wer dirigiert sie? Welche Organisation auf der Erde, außer dem Teufel? Vor dem Streich des 5. September 1938 war der zweite Mann des Narzissmus Carlos Keller. Nach dieser Tragödie zog Keller sich zurück und machte seinen eigenen Laden auf, den Namenswechsel nicht mitmachend, und versuchte den ursprünglichen Narzissmus zu erhalten. Um bei den Vergleichen zu bleiben, sagen wir, dass Carlos Keller so etwas wie ein chilenischer Rosenberg war. Natürlich war sein Werdegang anders, ein wissenschaftlicher Rationalist, der damals bereits Statistiken bewegte. Er war sehr gebildet und ihm verdanke ich Übersetzungen von Shaanxi, Lao Tse und Pater Martin Gusinde über die Sagen der Selknam vom südlichen Ende Feuerlands gelesen zu haben. Er besaß aber keinerlei politische Anziehungskraft oder Voraussetzung für einen Führer der Massen. Eine Eigenschaft, die Jorge González von Marés zweifelsohne mit Erfolg entwickelt hatte. Um es einmal so auszudrücken: Meine Begeisterung und Sympathien waren für den rechtgläubigen Narzissmus geweckt worden. Deshalb entschloss ich mich, zunächst Verbindung mit Carlos Keller aufzunehmen und mit ihm und seiner Gruppe, die größtenteils aus Deutschen und Nachkommen von Deutschen sowie einigen reinen Chilenen bestand, die durch den Wechsel und die tragischen Ereignisse enttäuscht worden waren, mitzuarbeiten. Ich entsinne mich, wie ich auf den Namen des Geschäftes, dessen Eigentümer und Direktor Keller war, aufmerksam wurde. Empresa de Transportes Terrestres. Unternehmen für irdische Transporte. Ich fand dies poetisch. Dort haben wir uns getroffen, um sodann in seinem Wagen zu einem einsamen Ort am Mapucho-Fluss zu fahren, wo wir uns in Ruhe unterhalten konnten. Vom ersten Augenblick an wusste ich, dass ich mich einem Manne gegenüber befand, der keinerlei politische Aussichten hatte. Er war ein Intellektueller, ein kluger Hantierer, vielleicht zu sehr intellektuell, zu klug. Alles, was er mir sagte, hatte er auch belegen können. Er beschrieb mir die Geschichte des Narzissmus von seiner Entstehung an. Eine Gruppe von Deutschen und Südchilenen hatten sich entschlossen, beeindruckt von Hitlers Erfolgen, die sie für unumkehrbar hielten, der Partei zum Leben zu verhelfen. Sie mussten jemanden finden, der die Rolle des Chefs ausüben konnte und die nötigen Voraussetzungen dafür mitbrachte, die Massen der chilenischen Mestizen mitzureißen. Es musste ein deutscher Mischling sein. So kam es, dass man diesen glanzlosen, dunklen und unbekannten Rechtsanwalt fand, indem man gewisse Eigenschaften entdeckt hatte, die sich mit etwas gutem Willen und Disziplin entwickeln konnten. Jorge González von Marés vereinigte diese idealen Fähigkeiten. Er war von mittelgroßer Gestalt, dunkel, sein erster Familienname González konnte gar nicht gewöhnlicher sein. Dieser würde gebraucht werden, wenn es am angemessensten erschien, während man den zweiten Namen ignorierte, ihn auch wegließ, wenn es erforderlich war. Wenn der Welterfolg des Narzissmus offenkundig sei, wäre der erste Familienname zu streichen. In der Tat, während der ersten Erfolgsjahre wurde der Chef nur unter dem Namen von Marés bekannt. Als später die Sozialistische Volksvorhut gegründet worden war, ging man einfach dazu über, ihn Jorge González zu nennen.